weißt du das? Du sitzt im Bus, in der Schule oder vielleicht sogar auf der Arbeit, bist in Gedanken und plötzlich spielt dein Gehirn zum 100. Mal dieselbe Melodie ab. Ein Song, den du vielleicht gar nicht so besonders magst. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum und was da eigentlich in unserem Kopf passiert? Genau darüber reden wir heute. Ohrwürmer. Forschende nennen Ohrwürmer Involuntary Musical Imagery, also unfreiwillige musikalische Vorstellungen. Dahinter steckt unsere Art, Klänge und Melodien zu verarbeiten. Musik aktiviert im Gehirn viele Areale gleichzeitig. Unser Hörzentrum, unser Gedächtnis und sogar Regionen, die für Emotionen zuständig sind. Wenn wir einen Song hören, speichert das Gehirn nicht nur die Töne, sondern auch Struktur, Rhythmus und Wiederholungen. Viele Hits sind so aufgebaut, dass sie leicht hängen bleiben, einfache Melodien, klare Rhythmen und vor allem ein Hook, der sich ständig wiederholt. Unser Gehirn möchte Muster immer vervollständigen. Wenn also ein Song eine auffällige Struktur hat, springt unser Kopf darauf an. Wenn der Song mitten in einer Melodielinie hängen bleibt, versucht unser Gehirn instinktiv, sie zu Ende zu führen. Es wiederholt sie also. Quasi ein ungelöstes Puzzle, das dein Kopf so lange bearbeitet, bis du ihm etwas anderes gibst. Interessant daran ist, Ohrwürmer sind oft positiv besetzt. Forscher haben herausgefunden, dass sie häufiger auftreten, wenn wir gute Laune haben oder wenn uns das Lied irgendwie bekannt bzw. vertraut vorkommt. Große Frage dahinter ist, was kann ich tun, wenn ich einen Ohrwurm habe? Ein beliebter Trick ist, einen Song zu hören, der ein starkes Ende hat. So bekommt das Gehirn eine vollständige, abgeschlossene musikalische Form. Manche schwören auch auf Ablenkung, ein Gespräch, ein Hörbuch oder einfach ein Lied, das man gut kennt, aber nicht lästig findet. Am Ende gehören Ohrwürmer aber zu den kleinen Kuriositäten unseres Gehirns. Ein Zeichen dafür, wie eng Musik und unser Gedächtnis miteinander verbunden sind. Vielleicht nervt dich der nächste Ohrwurm ein bisschen, aber vielleicht ist er auch ein Beweis dafür, wie faszinierend unser Kopf funktioniert. Und ich hoffe auch, das Lied im Hintergrund bleibt dir etwas im Kopf hängen. If you wanna be my lover.